Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Wenn ich auf die Bühne komme, komme ich nicht allein hierher. Ich komme mit dem Heiligen Geist. Er ist derjenige, der spricht. Wenn ich es gut machen will, muss ich mich zurücknehmen und ihn übernehmen lassen. Denn er spricht so gern über den Sohn. Amen. So, prosperity has got to do with the Holy Spirit. Erfolg hat also etwas mit dem Heiligen Geist in der Gemeinde zu tun. Wollen Sie die anderen Stellen sehen? Okay. Another thing is that. Schauen wir uns kurz die anderen drei an. Später erzählt der Diener von dem Eid, den er Abraham geleistet hat, als Rebekka ihn in ihr Haus einlädt und sagt, mein Bruder will dich sehen. Mein Bruder und meine Familie wollen dich kennenlernen. Der Vater war schon gestorben, aber Laban, Rebekkas älterer Bruder, war das Oberhaupt der Familie. Und als der Diener mit Laban sprach, erzählte er ihm, was Abraham ihm aufgetragen hatte. Da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen. Sehen Sie das? Hier kommt das Wort Zaliak zum zweiten Mal vor. Gott wird seinen Engel senden. Das hat die Welt nicht. Schauen Sie her. Wenn Sie zur Arbeit gehen, sendet Gott seinen Engel mit Ihnen, um Ihren Weg gelingen zu lassen. Wer ohne Jesus lebt, hat das nicht. Sie haben diese Engel nicht. Bis auf kleine Kinder. Alle Kinder haben Engel. Ich kann Ihnen das mit der Bibel beweisen. Aber ab einem bestimmten Alter ist das vorbei. Mit der Entscheidungsfähigkeit kommt der Tod hinein. Gott wird also seine Engel senden. Und dieser Engel hier steht in der Einzahl, ein Bote. Ich glaube, dass in diesem Bild hier Jesus gemeint ist. Auf jeden Fall steht es hier zum zweiten Mal. Das dritte kommt weiter unten. So kam ich heute zum Wasserbrunnen und sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meiner Reise, auf der ich bin. Hier steht zum dritten Mal das Wort Gelingen. Erfolg kommt durch Beten. Er bat Gott, ihm Gelingen zu schenken. O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, er betete im Namen seines Herrn, so wie wir heute im Namen von Jesus beten. Er betete, du bist der Gott meines Herrn Abraham. Ich bitte dich, schenke mir Gelingen. Beten Sie dafür. Die Menschen der Welt beten nicht. Wir beten, weil wir uns auf Gott verlassen. Sie verlassen sich auf das Glück. Hoffentlich, wenn ich Glück habe. Wir nicht. Wir vertrauen auf Gott und verlassen uns nicht auf Glück. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen. Wenn nun eine Jungfrau zum Schöpfen herauskommt und ich spreche, gib mir doch aus deinem Krug ein wenig Wasser zu trinken, und sie zu mir sagen wird, trinke, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, so möge doch diese die Frau sein, die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat. Das sagte er zu Laban. Gut, gehen wir zum letzten, dem vierten Mal in diesem Kapitel. Das steht hier. Der Diener sagt, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Laban und Rebekka gehören zur gleichen Familie. Rebekka steht für Christen, die geistlich sind, die als Braut erwählt sind. Laban steht für fleischliche Christen, die kein Herz für Jesus haben. Sie versuchen immer, die Braut von Jesus fernzuhalten. Und Laban ist sehr gesetzlich. Nur damit sie es wissen. Erst nachdem sie den Kamelen und dem Diener Wasser gegeben hatte, holte der Diener das Gold und den Schmuck hervor. Hier steht also zum vierten Mal Gelingen. Der Diener sagt zu Laban und der Familie, haltet mich nicht auf. Der Heilige Geist sagt, haltet mich nicht auf. Ich muss die Braut zum Bräutigam bringen. Ich will, dass die Braut den Bräutigam sieht. Haltet mich nicht auf, denn sie sagten, lass sie noch 10 Tage hierbleiben. Okay, zurück zur Geschichte. Schauen Sie sich das an. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Nasenring, einen halben Schekel schwer und 2 Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Ich will Ihnen etwas sagen. All das geschah, nachdem sie den Kamelen Wasser gebracht hatte. Hören Sie gut zu. Laban war freundlich zu dem Diener, nachdem er den Schmuck an den Armen seiner Schwester gesehen hatte. Rebekka war freundlich, bevor sie das Gold sah. Welche Art Christ sind Sie? Haben Sie immer eine gute Meinung von Gott? Sagen Sie nicht, Heiliger Geist, zeige mir erst den Nutzen, sonst sind Sie wie Laban. Aber Rebekka war freundlich, bevor sie den Nutzen sah. Was symbolisiert der Nasenring? Die Nase war damals ein Bild für Unterscheidungsvermögen. Wenn es zum Beispiel in Jesaja 11 heißt, dass der Messias, unser Herr Jesus, in der Furcht des Herrn schnelles Verständnis haben wird, steht da buchstäblich im Hebräischen schnelles Riechen. Gemeint ist also Unterscheidungsvermögen, wie die Gabe der Unterscheidung der Geister, durch die wir Dinge unterscheiden können. Wir können Geister unterscheiden. All diese Gaben, das Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, sind sozusagen Geruchsgaben. Das sind alles Gaben, etwas richtig zu beurteilen. Dann gibt es noch Gaben für ihre Hände, zwei goldene Armbänder, die 10 Schekel schwer waren. Das ist schwer. Was symbolisiert das? Gaben der Kraft, die Gaben Wunder zu vollbringen, Gaben der Heilung, die Gaben des Glaubens, die Gabe des Zungengebets und deren Auslegung, all das. Ich sage Ihnen, Gottes Gaben sind Waffen vom Himmel. Wir können Gott zwar auch für unsere irdischen Möglichkeiten danken, zum Beispiel für Medizin, aber mit den Geistesgaben kommen sie nicht mit, weil die direkt von Gott kommen. Also, die Gaben werden der Braut angelegt, sehen Sie das? Sie werden der Braut angelegt. Da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn. Und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Ich will nur ganz kurz erwähnen, dass das auch die erste Stelle in der Bibel ist, wo jemand sich verneigt, wenn er vor dem Herrn anbetet. Die erste Stelle, wo sich jemand bei der Anbetung verneigt. Die erste Stelle. Die erste Stelle im Neuen Testament, wo jemand den Kopf neigt, ist Jesus am Kreuz. Das war die letzte Handlung von Jesus, dann starb er. Er betete den Vater an, bevor er am Kreuz seinen Geist aufgab. Am Kreuz in Johannes 19. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er neigte den Kopf. Sein letzter Akt war Anbetung. Er betete Gott an. Viele Leute sterben zuerst und dann sinkt ihr Kopf herunter. Aber was geschah hier zuerst? Er war noch nicht tot, er neigte zuerst bewusst den Kopf in Anbetung und dann gab er seinen Geist auf. Ich liebe es, diese Dinge zu betrachten. Die Bibel zu kennen bedeutet nicht, Wissen anzusammeln. Ich weiß dies, ich weiß das, ich weiß, ich weiß. Aber wie behandeln Sie Ihre Frau? Wie ungenießbar sind Sie? Wie behandeln Sie andere Leute? Was nützt Ihr Bibelwissen, wenn es nicht Ihr Herz erwärmt und Sie verändert? Es geht darum, Jesus zu kennen. Nicht darum, sagen zu können, ich weiß das alles, Pastor Prince. Ja, ich habe das schon früher gesagt. Es geht nicht darum, Wissen anzusammeln, sondern darum, Jesus zu lieben. Ich sage Ihnen, das ist es, wonach Gott sich sehnt. Kennen Sie Maria Magdalena, bei der Jesus 7 Teufel ausgetrieben hat? Sie kam am Auferstehungsmorgen zum Grab von Jesus. Jesus war auferstanden und sie weinte. Warum weinte sie? Weil sie erwartete, seine Leiche zu sehen. Hatte er nicht seinen Jüngern gesagt, dass er am 3. Tag auferstehen würde? Aber sie suchte nach einer Leiche. Aber ihre Liebe zu Jesus kann man nicht bestreiten. Dann sah sie einen Fremden. Es war Jesus. Sie dachte, es wäre der Gärtner und sagte zu ihm, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Sehen Sie, Liebe ist nicht vernünftig. Sie denkt, dass sie allein hingehen und ihn wegtragen kann. So ist die Liebe. Aus Liebe sagt man solche Dinge. Wir wissen, dass Mütter, es sind wahre Geschichten, ihre Kinder unter Autos hervorgezogen haben. Ein Auto ist so schwer, dass kein einzelner Mensch, nicht einmal ein Mann, es hochheben kann. Aber mit übernatürlicher Kraft kann eine Mutter das, um ihr Kind zu retten. Marias Liebe war also unglaublich, aber ihr Wissen war klein. Sie erwartete, eine Leiche zu sehen. Von der Lehre her war sie nicht so stark. Übrigens, Maria aus Bethanien, die Schwester von Lazarus, war nicht dort. Wissen Sie warum? Weil sie sich hingesetzt hatte und das eine getan hatte, das nötig war. Sie wusste, dass Jesus sterben würde und brachte später das Öl, um Jesus vor seiner Grablegung zu salben. Erinnern Sie sich? Aber sie hatte von Jesus gehört, dass er wieder auferstehen würde. Deswegen war sie nicht da. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass Bibelwissen nichts nützt, wenn Ihr Herz nicht liebt. Lernen Sie erst seine Liebe zu Ihnen kennen und dann die Liebe zu Ihrem Nächsten. Was nützt es, wenn Ihr Bibelwissen wächst, aber Sie die Frau wie Dreck behandeln, mit der Sie 20 oder 30 Jahre lang zusammenleben? Wachen Sie auf! Und seien Sie dankbar, dass die Frau noch bei Ihnen ist. Sie hätte auch gehen können. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Doch, ich weiß es. Offensichtlich muss das jemand hören. Zurück zur Geschichte. Und er, der Knecht, sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Das ist das allererste Mal in der Bibel, dass Chesed und Emet, Gnade und Treue bzw. Wahrheit, zusammen erscheinen. Und das im Zusammenhang mit der Gemeinde. In 1. Mose 22 sahen wir ein Bild vom Tod des Sohnes. Es ist ein Bild davon, wie Jesus auf dem Berg Moria am Kreuz starb, auf Golgatha. Golgatha ist ein Kamm vom Berg Moria. Es gehört zum selben Gebirge. Also in Kapitel 22 haben wir ein Bild von Jesus' Tod. Aber in Kapitel 24 ist er auferstanden. Wo ist er? Zur Rechten des Vaters. Der Heilige Geist ist hier auf einer Mission, ihm eine Braut zu finden. Und nachdem er sie gefunden hat, sie auf die Hochzeit vorzubereiten. Er will Zuneigung und Liebe für den Bräutigam in uns wecken. Sehen Sie Gott nicht so: Oh, er ist Gott, allmächtig. Das ist schön und gut, aber wir müssen die Liebe einer Braut für ihren Bräutigam haben. In der Bibel steht, dass Gott bei Jesaja sagt: Wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so werde ich mich an dir freuen. Wie sich der Bräutigam über die Braut freut. Ich fand das immer erstaunlich. Gott sagt nicht: Ich liebe dich wie ein Mann seine Frau, mit der er seit 40 Jahren zusammenlebt. Dann brennt das Feuer meistens nicht mehr ganz so hell. Nein, Gott sagt: Ich freue mich über dich, wie sich ein Bräutigam über seine Braut freut. Es ist immer eine neue, bräutliche Liebe. Ich liebe meinen Job. Seine Gnade und Treue. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Was heißt Gnade und Wahrheit, Chesed ve'Emet? Wenn Sie heute nach Israel gehen, zu den messianischen Juden, und nach einer Bibel fragen, bekommen Sie das Neue Testament auf Hebräisch. Da steht dann: Die Tora wurde durch Moschee gegeben, aber Chesed ve'Emet kam durch Jesus Christus. Und das steht zum ersten Mal hier. Es ist nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Der Heilige Geist ist da und schüttet Gnade und Wahrheit aus. Überspringen wir einige Verse aus Zeitgründen. Jetzt kommen wir zum Ende. Also, so machten sich Rebekka und ihre Mägde auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Gott wird dafür sorgen, dass sie auf ihrer Reise Hilfe bekommen. Sie werden Mägde haben, die ihnen helfen. Sie sind wie Engel, die ihnen helfen. Als Frau, die durch die Wüste reitet, hatte sie viel Hilfe. Auch dafür waren die 10 Kamele da. Ich glaube nicht, dass Rebekka auch nur einen Moment gedacht hat, dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes wäre, sie toll aussehen zu lassen. Ich habe mein Gold und Silber dabei. Meine Mägde sollen sich da nicht draufsetzen. Die können laufen. Ach ja, und kannst du schauen, dass der ganze Schmuck auf den Kamelen nach richtig viel aussieht? Ich will, dass wir Eindruck machen, wenn wir durch das Land ziehen. Und dass alle sehen, wie schön und reich ich bin. Ich denke, dann hätte der Diener gesagt: Tut mir leid, dafür sind die Kamele nicht da. Aber wenn du deinen Mann sehen willst und dein Herz sich nach ihm sehnt, dann bin ich hier und die 10 Kamele stehen dir zur Verfügung. Ich glaube, dass Rebekka eher so eine Frau war. Jeden Abend saß sie mit ihren Mägden und dem Diener am Lagerfeuer. Das war übrigens eine ziemlich lange Reise. Von Haran zurück zu Isaak. Es war eine lange Reise. Sie mussten mehrere Nächte lagern. Bestimmt saßen Rebekka und ihre Mägde nachts am Lagerfeuer und fragten den Knecht: Erzähl mir von Jesus. Erzähl mir von Isaak. Erzähl mir von dem geliebten Sohn. Der Heilige Geist hat uns viel zu erzählen. Wissen Sie, wie wir ihn betrüben? Indem es uns nicht interessiert, wenn er mit uns über Jesus reden will. Das ist so, wie wenn ich Ihnen ein Bild von meinem Sohn zeige und frage: Ist er nicht süß? Da war er ein Jahr alt. Und Sie woanders hinschauen. Was passiert dann? Ich stecke es sofort wieder weg. Weil Sie mich gerade betrübt haben. Denn ich liebe meinen Sohn. Menschen sind so. Man kann ihnen etwas antun, aber wenn man das ihrer Familie antut, ihren Kindern, dann ist das eine ganz andere Sache. Nicht wahr? Wir lieben unsere Familie. Wir kämpfen für unsere Familie. Der Heilige Geist will also mit ihnen über Jesus reden. Und so sagte sie jeden Abend: Sag mir die Kunde von Jesus. Lieblich wird immer sie sein. Sag mir die Kunde so köstlich. Schreib sie ins Herz mir hinein. Sag's, wie die Engel dort priesen, singend das himmlische Lied. Ehre sei Gott in der Höhe, Freude auf Erden und Fried. Sag mir die Kunde von Jesus. Lieblich wird immer sie sein. Sag mir die Kunde so köstlich. Schreib sie ins Herz mir hinein. Und jeden Abend sagte er, weißt du, er ist der Sohn, den der Vater liebt. Ich sage Ihnen, eines Tages geschah etwas, das wissen nicht viele. Er sagte, Gott sprach zum Vater und sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Und sie saß so da. Es war das beste koreanische Filmdrama aller Zeiten. Und sie hörte den ganzen Abend zu, bis Abrahams Diener sagte, so meine Damen, es wird Zeit schlafen zu gehen. Es war also eine lange Reise. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak kam. Ah, jetzt sehen wir Isaak. Die ganze Zeit haben wir Isaak nicht gesehen. Überlegen Sie sich das einmal. Sie liebte ihn. Sie sehnte sich nach ihm, bevor sie ihn überhaupt sah. In der Bibel steht, ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und warum lieben wir ihn? Weil uns der Heilige Geist von Jesus erzählt. Rebekka liebte ihn schon lange, bevor sie ihn sah. Aber jetzt sollte sie ihn sehen. Und auch wir werden ihn sehen. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Ich sage das auf Hebräisch, okay? Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Denn er wohnte im Negev. Weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Also, meine Damen, falls Sie einen Partner suchen, gehen Sie zum Brunnen. Meine Herren, falls Sie eine Partnerin suchen, sinnen Sie über Gottes Wort nach. Das ist ein Schlüssel zum Erfolg, über die Bibel nachzusinnen. Was passiert, wenn man nachsinnt und betet? Weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Wenn Sie Isaaks Beispiel folgen, werden Sie eines Tages die Kamele kommen sehen. Die Kamele kommen, das will ich Ihnen durch den Geist ankündigen. Viele von Ihnen warten auf Ihre Kamele. Geschäftsleute, Ihre Kamele kommen. Ihre Kamele kommen. Die Kamele kommen. Schauen Sie her. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab. Das Wort, das hier mit herablassen übersetzt wird, nafal im Hebräischen, bedeutet nicht absteigen, sondern fallen. Sie fiel vom Kamel. Dieses Wort nafal, da kann man jeden Rabbi fragen, bedeutet herunterfallen. Rebekka fiel von ihrem Kamel, als sie Isaak sah. Ihn zu sehen, riss sie buchstäblich von den Füßen. Sie fragte den Knecht, wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Sie griff nach ihrem Schleier und fiel in die Arme Isaaks. Er wird uns von den Füßen reißen. Das nennt man Entrückung. Manche haben die Entrückung heute ausgeblendet. Man merkt das, wenn man die Kommentare mancher Leute hört, manchmal sogar von Predigern. Sie reden nicht mehr über die Entrückung. In der Bibel steht, dass das sehr gefährlich ist. Denn das ist die Hoffnung, die den Gläubigen reinigt. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt seine Seele. Sie reden über Titus 2, dass die Gnade Gottes allen Menschen erscheint. Aber sie vergessen, dass gleich danach kommt, dass uns die Gnade Gottes lehrt, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen, weil Gott ein Volk will, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und wie? Indem wir die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus erwarten. Auch das gehört zur Gnadenlehre. Dass wir die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus erwarten. Wenn Sie die Bibel lesen, dann ist in einem von 22 Versen im Neuen Testament die Rede von der Wiederkunft von Jesus. Das haben viele Christen vergessen. Aber in der Bibel steht nirgends, Christen, freut euch aufs Sterben. Zu sagen, wir werden alle eines Tages sterben, ist also nicht biblisch, sondern weltlich. In der Bibel heißt es immer, wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Hebt eure Häupter, eure Erlösung naht, eure körperliche Erlösung. Schaut auf, ihr werdet einen neuen, unvergänglichen Körper bekommen. Einen Körper, der viel mehr empfinden kann als der jetzige. Wie kann ein unvergänglicher Körper nichts oder weniger empfinden? Nein, er wird besser sein als ihr jetziger Körper. Und sie werden nicht mehr alt und haben nie mehr Pickel. Er wird sie von den Füßen reißen. Und ich schließe mit Folgendem. Nächster Vers. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Ist das nicht wunderbar? Der Heilige Geist erzählte Jesus alles, was er ausgerichtet hatte. Damit kommt die Reise der Braut zu einem Ende. Wir befinden uns immer noch auf dieser Reise. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka. Und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Leute, nehmen Sie zur Kenntnis, und damit schließe ich. Das ist das zweite Mal, dass in der Bibel Liebe erwähnt wird. Die erste Erwähnung war die Liebe des Vaters für den Sohn. Die zweite Erwähnung ist die Liebe des Bräutigams für die Braut. Die Liebe des Mannes für die Frau. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Sehen Sie das? Wissen Sie, dass Jesus heute getröstet wird? Obwohl er Israel liebt, hat Israel ihn abgelehnt. Doch während dieser Zeit der Ablehnung findet er Trost darin, dass er eine Braut hat. Josef, erinnern Sie sich, dass er von seinen Brüdern abgelehnt wurde? Aber er fand Trost in einer ägyptischen Braut. Das ist ein Bild für die Gemeinde, die aus allen Völkern besteht. Er fand Trost, so sehr, dass er seinen Erstgeborenen mit ihr Manasseh nannte. Was bedeutet, Gott hilft mir zu vergessen. All die Ablehnung, all die Mühe, die ich hatte. Musiker, kommt und spielt leise. Und er sagt, deswegen wird es Fruchtbarkeit geben. Also Freunde, wir sind auf dieser Reise. Wir sind gesegnet. Wir sind Teil dieser Braut, die Gott sich bereitet. Gott beschenkt uns mit Schmuck aus Gold und Silber, Erlösung und göttliche Gaben. Er kleidet uns ein. Der Heilige Geist erzählt uns von Jesus. Er ist nicht da, um die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Er lenkt sie auf Jesus. Amen. Tell of the cross. Sag mir vom Kreuz, wo der Heiland blutend in Schmerzen sich wand. Writhing in anguish and pain. Tell of the grave. Sag mir vom Grab, wo er ruhte. Now tell. Sag, wie vom Tod er erstand. Sag, wie er büßte für alle, als an dem Kreuze er starb. Kündet mir immer aufs Neue, Jesus, das Heil mir erwarb. Herrliche Kunde von Jesus. Besser verstehe ich dich. Und ich will nie es vergessen. Liebe bezahlte für mich. Amen. Wir werden nie genug Zeit haben, weil wir nur an der Oberfläche kratzen. Die Bibel ist Gottes Fotoalbum von seinem Sohn. Wir sehen seinen Sohn als Hirten, als König, als Sohn Davids. Gott zeigt uns all diese Titel, weil wir mit ihm Erben sind. Das Einzige, das er nicht mit uns teilt, ist die Tatsache, dass er Gott ist. 100% Gott, 100% Mensch. Wir sind nur 100% Mensch. Wir dürfen von seinem göttlichen Wesen kosten, aber wir werden nie Gott sein. Warum liebt er Sie und mich? Er hätte uns auch in der Hölle verrotten lassen können. Die Leute zeigen mit dem Finger auf ihn und sagen, Gott, du bist schuld, warum lässt du? Eines Tages, er könnte sie einfach wegwischen. Warum hat er uns nicht entsorgt, so wie wir unsere alten Sachen und Kleider entsorgen? Ich empfehle Ihnen, sie lieber der Heilsarmee zu bringen. Aber viele von uns werfen sie einfach weg. Doch Jesus wird den glimmenden Docht, das geknickte Rohr, nicht vernichten. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, sagt er, komm zu mir. Ich weiß, dass Sie ihn lieben. Ich weiß, dass Sie heute sogar die Chance haben, ihn wieder zu lieben. Amen. Aber denken Sie daran, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Alle Köpfe geneigt, alle Augen geschlossen. Falls Sie Jesus noch nie ganz persönlich zu Ihrem Retter und Herrn gemacht haben, dann möchte ich Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu geben. Sprechen Sie mir das folgende Gebet nach. Sagen Sie, Herr Jesus, du bist mein himmlischer Isaak. Ich danke dir. Dein Geist hat mich gefunden. Ich war verloren. Ich bin ein Sünder. Aber ich danke, dass du für Sünder gestorben bist am Kreuz. Du bist für meine Sünden gestorben, hast meine Strafe getragen und meinen Fluch auf dich genommen. Am dritten Tag bist du von den Toten auferstanden. Jesus Christus ist mein Herr und Retter, jetzt und für immer. Im Namen von Jesus. Freund, Sie dürfen wissen, Sie sind Teil der Braut. Sie sind jetzt ein Kind Gottes. Gott ist Ihr Vater. Der Himmel ist Ihr Zuhause. Preis den Herrn, das ewige Leben hat begonnen. Preis den Namen von Jesus. Stehen Sie auf, Gemeinde. Ich möchte für diese kommende Woche einen Segen über Sie aussprechen. Nehmen Sie den Segen nie als gegeben hin. Wir haben heute viele Gaben des Geistes erlebt, aber Gott möchte Sie nicht nur heute segnen, sondern die ganze Woche hindurch. Heben Sie Ihre Hände, hier im Saal oder wo immer Sie zusehen. Der Herr hat Sie wahrlich mit den Segnungen aus 5. Mose 28 gesegnet und mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ich rufe Sie über Ihr Leben aus. Mögen Sie in den übernatürlichen Segnungen Gottes leben. Möge Ihnen in dieser kommenden Woche Kara widerfahren. Gottes Fügungen. Fügungen, die alles so in die Wege leiten, wie es am besten für Sie ist und Sie glücklich macht. Ich bete das für diese Woche. Ich bete im Namen von Jesus, dass Gott Sie bewahrt, indem er Sie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellt. Sie und Ihre Familie. Der Herr behüte und bewahre Sie in dieser Woche vor jeder Infektion, vor jeder Krankheit, vor Gefahr und bösen Menschen. Und vor allen Mächten der Finsternis. Der Herr ist Ihnen freundlich gesinnt. Er schenkt Ihnen und Ihren Angehörigen seine Gunst. Er gibt Ihnen seinen Shalom, Gesundheit, Wohlsein und Frieden. Im Namen von Jesus. Amen. Shalom. Gott segne Sie. God bless you.